Am 7. Februar gab es eine Tanzveranstaltung des Ministeriums für Volksstreitkräfte zum 69. Jahrestag der Entwicklung der Koreanischen Revolutionären Volksarmee zu den regulären revolutionären Streitkräften durch Genossen Kim Il-sung. Die Teilnehmer erinnerten sich an das unvergängliche Verdienst von Genossen Kim Il-sung durch die Entwicklung der Koreanischen Revolutionären Volksarmee zu den regulären Streitkräften, ein weltgeschichtliches Beispiel für den Aufbau der revolutionären Streitkräfte gegeben zu haben, und die von Genossen Kim Jong-il das ewige Fundament für die Vollendung der Songun-Revolution gelegt zu haben, und tanzte nach den Klängen der Lieder, wie das Lied vom Stolz auf Gardetruppen, die Soldaten werden Helden und Wiedersehen an der Front.